Ist der dürre Typ da euer Dad? Will der rothaarige Galen von Mary wissen. Genau, und der andere ist unser Großpapa, er ist schon alt. Was du nicht sagst, Sherlock, sagt Pete. Seine Hand liegt immer noch auf Billys Schulter. Billy sieht sie an und bemerkt unter Petes Zeigefingernagel etwas, was Blut sein könnte. »Also wisst ihr was, Leute?« sagt Galen. Er beugt sich zu Mary hinunter, die aufschaut und ihn anlächelt. »Ich wette, wir können das große alte Ungetüm da rausschieben. Dann kann dein Dad uns vielleicht bis zu einer Werkstatt mitnehmen, wo wir einen neuen Reifen für unsere kleine Karre kaufen können.« »Kommen Sie aus Delaware?« fragt Mary. »Na ja, wir sind da durchgekommen«, antwortet Pete. Dann tauschen er und Galen einen Blick, woraufhin sie beide lachen. »Na, dann wollen wir uns mal euren Wagen anschauen«, sagt Galen. »Soll ich dich runtertragen, Spatz?« »Nein, ist schon okay«, sagt Mary, deren Lächeln bereits etwas zaghafter wird. »Ich kann laufen.« »Dein Bro redet nicht viel, was?« sagt Pete. Seine freie Hand, in der anderen hält er weiterhin die Bowlingtasche, falls es überhaupt eine ist, liegt immer noch auf Billys Schulter. »Normalerweise redet er ohne Pause«, sagt Mary. »Großpapa sagt immer, seine Zunge ist in der Mitte befestigt und arbeitet mit beiden Enden.« »Vielleicht hat er ja was gesehen und ist vor Schreck verstummt«, sagt Galen. »Ein Waldmurmeltier vielleicht oder ein Fuchs oder was anderes.« »Ich hab gar nichts gesehen«, sagt Billy. Er befürchtet, gleich loszuheulen und ermahnt sich, »tu's nicht, tu's nicht.« »Na, dann mal los«, sagt Galen. Er nimmt Mary an der Hand, was sie zulässt, und sie marschieren gemeinsam die überwucherte Einfahrt hinunter. Pete geht neben Billy, mit der Hand weiterhin auf dessen Schulter. Der Dicke packt nicht fest zu, aber Billy hat den Eindruck, dass er das sofort tun würde, sollte er Anstalten machen, wegzulaufen. Er ist sich ziemlich sicher, dass die Männer gesehen haben, wie er in das mit Wasser gefüllte Kellerloch geguckt hat. Er ahnt, dass sie hier in ziemlich üblen Schwierigkeiten stecken. »Hallo Jungs! Hallo Ma'am!« Galen klingt so heiter wie ein Tag im Juli. »Sieht aus, als würdet ihr ein bisschen in der Patsche stecken. Braucht ihr Hilfe?« »Oh, das wäre wundervoll«, sagt Corinne. »Fantastisch«, sagt Frank. »Die verdammte Straße hat unter dem Wagen nachgegeben, als ich gewendet habe.« »Du hast zu früh eingeschlagen«, sagt Großpapa. Frank wirft ihm einen bösen Blick zu, dreht sich dann wieder zu den Neuankömmlingen um und setzt ein Grinsen auf. »Ich wette, mit euch beiden können wir ihn locker da rausschieben.« »Keine Frage«, sagt Pete. Frank streckt die Hand aus. »Frank Brown, das hier ist meine Frau Corinne und das mein Vater Donald.« »Pete Smith«, sagt der dicke junge Mann. »Galen Prentice«, sagt der Rotschopf. Eine Runde Hände schütteln, Großpapa murmelt, »freut mich«, würdigt sie aber kaum eines Blickes. Er sieht Billy an. »Ma'am, setzen Sie sich doch ans Steuer«, sagt Galen. »Ich, Pete und Ihr hübscher Göttergatte hier können schieben, während Sie lenken.« »Ach, ich weiß nicht«, sagt Corinne. »Ich mach das«, sagt Großpapa. »Es ist mein Auto, aus der guten alten Zeit. Damals wussten Sie noch, wie man Autos baut.« Er hört sich eingeschnappt an, und Billys leicht aufgeblühte Hoffnung schwindet wieder. Er dachte, Großpapa würde vielleicht ahnen, was das für Männer sind, aber irgendwie wohl doch nicht. »Ach, Opa, ich brauch Sie, damit Sie hier aufpassen. Bin mir sicher, Franks bessere Hälfte hier kann fahren. Stimmt doch, oder?«